halten dir dein Wort der Wahrheit für. Du willst bei Menschen gerne sein, drum sei das Herz dein. Herr, ziehe gnädig